laut zu bunt, das Rad ist rund. Gedankengebäude auf wackligem Grund. Wir leben und wir wissen nicht, dass Atmen Pflicht und auch wichtig ist. Zu laut, zu bunt, das Rad ist rund. Gedankengebäude auf wackligem Grund. Pflicht und auch wichtig ist, zu laut, zu bunt, das Rad ist rund, Gedankengebäude auf wackligem Grund.